Das brasilianische Zuze-Ideologie-Studienzentrum stellte jüngst ins Internet einen Beitrag über das Monument der Zuze-Ideologie, Symbol der Größe dieser Ideologie, die von Genossen Kim Il-sung, Gründer des Sozialistischen Korea, begründet wurde. Auf der Homepage war auch ein Bild vom Monument der Zuze-Ideologie zu sehen.